Erster einer der sieben Engel kam zu mir. Er sprach zu mir. Er sagte, komm, ich zeige dir das Gericht über die große Frau. Sie sitzt an vielen Wassern. Zweiter, die Könige der Erde taten schlechte Dinge mit ihr. Die Menschen auf der Erde wurden betrunken. Das kam von ihren schlechten Taten. Dritter, der Engel brachte mich in eine Wüste. Dort sah ich eine Frau. Sie saß auf einem roten Tier. Das Tier hatte böse Namen. Es hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. Vierter, die Frau trug lila und rote Kleider. Sie hatte Gold, Edelsteine und Perlen. In ihrer Hand war ein goldener Becher. Er war voll von schlechten Dingen ihrer Taten. Fünfter, auf ihrer Stirn stand ein geheimer Name. Er sagte, Babylon, die Große. Sie ist die Mutter der schlechten Menschen. Sie ist die Mutter der schlechten Dinge auf der Erde. Sechster, ich sah die Frau. Sie war betrunken vom Blut der heiligen Menschen. Sie war betrunken vom Blut der Zeugen Jesu. Ich sah sie und war sehr überrascht. Siebter, der Engel fragte mich, warum bist du überrascht? Er sagte, ich erkläre dir das Geheimnis. Es geht um die Frau und das Tier. Es hat sieben Köpfe und zehn Hörner. Achter, das Tier, das du sahst, war da. Jetzt ist es nicht da. Es wird aus dem Abgrund kommen. Dann wird es zerstört werden. Die Menschen auf der Erde werden sich wundern. Ihre Namen stehen nicht im Buch des Lebens. Sie werden das Tier sehen. Es war da, es ist nicht da, und es wird wiederkommen. Neunter, hier ist die Erklärung, die sieben Köpfe sind sieben Berge. Die Frau sitzt auf diesen Bergen. Sie sind auch sieben Könige. Zehnter, fünf Könige sind schon weg. Ein König ist jetzt da. Der nächste König ist noch nicht gekommen. Wenn er kommt, bleibt er nur kurz. Elfter, das Tier, das war und nicht ist, ist der achte König. Es ist aber auch einer der sieben Könige. Es wird zerstört werden. Zwölfter, die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige. Sie haben noch keine Macht. Aber sie werden Macht bekommen. Sie werden für kurze Zeit mit dem Tier herrschen. Dreizehnter, diese Könige haben den gleichen Plan. Sie geben ihre Macht dem Tier. Vierzehnter, sie werden gegen das Lamm kämpfen. Das Lamm wird sie besiegen. Denn das Lamm ist der Herr aller Herren. Es ist der König aller Könige. Seine Freunde sind berufen, erwählt und treu. Fünfzehnter, er sagte zu mir, die Wasser, die du sahst, wo die Frau sitzt, sind Völker. Es sind viele Menschen, Nationen und Sprachen. Sechzehnter, die zehn Hörner und das Tier werden die Frau hassen. Sie werden sie allein lassen und nackt machen. Sie werden ihr Fleisch essen. Sie werden sie mit Feuer verbrennen. Siebzehnter, Gott gab ihnen den Gedanken. Sie sollen seinen Plan ausführen. Sie sollen zusammen handeln. Sie sollen ihr Reich dem Tier geben. Das wird geschehen, bis Gottes Worte wahr sind. Achtzehnter, die Frau, die du sahst, ist die große Stadt. Diese Stadt herrscht über die Könige der Erde.